So, liebe Leute, hier ist Domian. Wir haben ein kleines technisches Problem und werden mit der Sendung einige Minuten später starten. Und bis dahin noch weiter Musik. Bis gleich. 50. So, liebe Leute, jetzt sind wir aber da. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live Talk Radio. Erstmal große Entschuldigung wegen der Verspätung. Im Radio wollten wir eigentlich früher anfangen. Das hat nicht geklappt, weil unsere Telefonanlage abgeschmiert ist. Aber die Kollegen haben gerödelt, was das Zeug hält. Und ich glaube, jetzt funktioniert es wieder. Schön, dass ihr da seid. Also, Freitagnacht, das ist ja immer eine Freithemennacht, so auch heute. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe und eure Themen. Und der erste Anruf heute Nacht, der heißt Lutz und der Lutz ist 20. Hallo Lutz. Hallo Domian. Hi. Um was geht's? Ja, es geht um meinen Vater, der an Silvester erdolcht worden ist. Von meiner Mutter. Von deiner Mutter ist er erdolcht worden? Ja. Also letztes Silvester? Genau, am 31.12.2009 ist das passiert. Und das war halt so, wir wollten, meine Schwester, ihr Verlobter und ich und ein paar Freunde wollten halt zusammen feiern und meine Eltern auch separat. Und wir waren halt so circa 500 Meter von meinem Elternhaus entfernt und wollten da halt feiern. Mhm. Und ja, da ging es dann auf einmal so auf 10, 11 Uhr zu und wir haben dann uns schon ein bisschen vorbereitet, sind nach draußen gegangen, haben dann schon ein paar Raketen abgeschossen und dann so um kurz vor 12 haben wir dann halt einen Rettungswagen gehört und mehrere Blaulichter ins Dorf reinfahren sehen, weil wir auch so ein bisschen höher waren auf dem Berg und wir konnten das sehen, auch wo die so etwa in der Richtung hinfahren. Ja. Ja, und wir haben dann schon so Witze gemacht von wegen, ja, da ist irgendeiner, hat da wieder was Scheiße gebaut, auf gut Deutsch gesagt, hat irgendeine Rakete in irgendein Haus geschossen und so. Ja, wir wollten sowieso unsere Eltern auch noch persönlich dann frohes neues Jahr wünschen, sind halt runtergegangen ins Dorf rein und ja, wir hatten dann schon auf dem Weg dahin gesehen, dass halt da in der Ecke, da wo meine Eltern gewohnt haben, schon gesehen, dass da etwas nicht stimmt. Ne? Und meine Schwester und ich haben uns dann nur noch angeguckt und sind dann halt direkt losgerannt, ne? Und haben die Freunde halt erstmal da stehen gelassen. Ja. Ja, und als wir dann da angekommen sind, haben wir dann halt gesehen, dass da schon Krankenwagen standen und Polizei und alles. Ja, und meine Mutter stand halt schon draußen mit Handschellen und wurde halt fast sozusagen schon abgeführt. Ja, und die Polizisten und die Rettungskräfte haben uns dann erstmal ein bisschen was zurückgehalten. Aber da wusstet ihr ja noch gar nicht, was los ist. Die Mutter steht mit Handschellen da, ein Krankenwagen steht da. Da wart ihr doch wahrscheinlich völlig verwirrt und... Ja, klar. Und wir wollten auch natürlich direkt wissen, was passiert war. Klar, und, ja, klar. Die Feuerwehrleute bzw. so irgendwie so ein Team, was wir nachher erfahren haben, das von der Seelsorge ist, hat uns dann erstmal in den Krankenwagen reingeholt und uns dann halt gesagt, dass unser Vater tot ist. meine Schwester ist halt direkt zusammengebrochen, hat angefangen zu weinen, also Nervenzusammenbruch hat sie bekommen. Mhm. Ich konnte das gar nicht fassen. Ich stand da, also. Habt ihr denn da nicht, hast du nicht gleich gefragt, ja, warum, was ist passiert? Ja, natürlich. Wir sind auch dann direkt nach einer Minute rausgegangen. Ich wollte meinen Vater sehen, meine Schwester auch. Mhm. Ja, die haben uns auch nicht mal zurückhalten können. Und wir haben dann, sind dann halt da in den Garten reingegangen und konnten dann halt von draußen meinen Vater sehen, wie der da in der Küche halt tot lag. Ne? War er blutig? Konnte man Blut sehen? Ja, also ich habe nicht direkt hingeguckt. Mein Fastschwager hat dann halt da geguckt und hat dann halt uns dann erst später halt dann gesagt, dass mein Vater halt da fast so blutüberströmt da lag in der Küche. Wann wurde euch denn gesagt, was da passiert ist? Ja, das wurde eigentlich danach erzählt, wo wir dann wieder im Rettungswagen waren, so circa 5 Minuten später, dass es angeblich dann Gewaltverbrechen gegeben hat. Dass deine Mutter deinen Vater erstochen hat, das hat man euch dann gesagt. Genau, ja. Was ist denn da passiert? Wie erklärst du dir das? Also wir können das bis heute noch nicht ganz nachvollziehen. Es gab eine Gerichtsverhandlung im Juli. Die hat dann, also wir waren dann auch als Zeugen geladen, obwohl wir nicht ausgesagt haben. Wir uns gesagt haben, die Einzige, die jetzt noch da ist, halt unsere Mutter. Und wir werden weiterhin zu ihr stehen, egal auch was passiert ist. Es ist so schwer das auch jetzt für manche jetzt zu hören ist. Gut, aber man will ja wissen, warum. Was ist passiert? Ja, also meine Mutter hat meinen Vater mit einem tödlichen Stich ins Herz mit einem Dolch getötet. Mit einem Dolch oder mit einem Küchenmesser? Ja, mit so einem Zierdolch. Mit einem was für ein Dolch? Mit einem Zierdolch. Vierdolch, kenne ich nicht. Ja, das ist so eine mittelalterliche Waffe halt, die man auf dem Weihnachtsmarkt kauft und so. Ach so, die hattet ihr zu Hause zufällig? Ja, die lag, also wie wir dann später erfahren haben, auf dem Küchentisch. Dann haben die dann da halt dann noch so hindrapiert und so. Und die wollten sich halt auch einen schönen Abend machen. Ja, und dann muss es halt dann zu einem Streit gekommen sein. Und dann. Weißt du, um was es in dem Streit ging? Wie gesagt, bei dem Gerichtsurteil bzw. bei der Anhörung wurde dann halt nur gesagt, dass es um so einen Streit ging. So eine Lappalie eigentlich nur, so eine Eifersuchtgedöns und so, aber genaueres wissen wir selber gar nicht. Aber nun ist ja sind ja so viele Monate vergangen. Du hast doch inzwischen mit deiner Mutter gesprochen. Ja, natürlich, klar. Wie hat sie es dir denn erklärt, warum sie das getan hat? Ja, das Beste, das kommt ja jetzt noch, und zwar, meine Mutter sitzt jetzt noch in der JVA und wir dürfen mit ihr nicht darüber sprechen, weil sie noch in U-Haft sitzt. Ach so, es gab noch keine Gerichtsverhandlung. Es gab schon eine, nur die ist in Revision gegangen von dem Anwalt von meiner Mutter. Genau, weil du gerade das erwähnt hattest, ja. Mhm. Ja, und das ist so beim BGH und wir wissen halt jetzt, also wir können unsere Mutter daraufhin nicht ansprechen. Da findet halt so eine akustische und eine optische Überwachung statt jeweils immer, wenn wir sie besuchen gehen. Also sitzt immer ein Polizist dabei oder ein Justizvollzugsveranstalter. Verstehe. Und bei dieser ersten Verhandlung kam nichts Fundiertes raus, sage ich mal. Doch, klar, da kam ein Urteil raus. Sie wurde dann zu 6 Jahren verurteilt. Aber da sind halt so gravierende Verfahrensfehler gemacht worden. Und das ist dann halt jetzt zum BGH gekommen. Ja. Erstmal in Revision. Ja, ich meinte jetzt auch in Hinblick auf die Begründung, auf das Motiv. Das wurde da nicht formuliert, das Motiv. Nee. Das ist auch sozusagen dieser Verfahrensfehler gewesen einerseits. Ne? Ja. Und deine Mutter hat den Vater mit einem Stich getötet. Ja, genau. Er war sofort tot. Ja, beziehungsweise da wurde auch ein medizinisches Gutachten wurde dann halt noch vorgelesen und dann hat man dann halt noch in Erfahrung bringen wollen, ob mein Vater hätte noch Wörter oder Sätze sprechen können, was er gesagt hat. Und er hat dann wohl noch zu meiner Mutter gesagt, sie solle wohl den Dolch in unseren Gartenteich werfen und so eine Sache. Ne? Wie war denn das Verhältnis zwischen deinen Eltern? Eigentlich immer super, die waren 24 Jahre verheiratet, die hätten dieses Jahr Silbernen Hochzeit gehabt. Ja, das gibt's doch nicht. Es kann nicht super, das Verhältnis kann nicht super sein, wenn deine Mutter den Vater ersticht. Das gibt's nicht. Ja, wie gesagt, wir als Kinder wurden selbst von so Streitigkeiten immer rausgehalten. Auch wenn Eltern die Kinder raushalten, ich meine, ihr seid ja keine Kinder mehr, du bist 20 Jahre alt. Ja. Dann kriegt man doch irgendwie mit, wenn da Spannungen sind oder wenn irgendwas. Ja, das war, wie gesagt, Bilderbuch, Ehe findet man heute noch selten, aber es war halt so. Sie konnten halt nicht miteinander, aber auch nicht ohneinander, sozusagen. Na gut, das ist schon was anderes. Das klingt schon anders. Wie gesagt, das war auch so. Sie war nicht, lass mich noch fragen, sie war nicht betrunken. Ja, doch, das war auch, ja, das war beide. Ach, sie waren beide betrunken? Ja. Ach so. Sehr betrunken. Ja, also es war also nicht mehr zurechnungsfähig sozusagen, ne? Beide nicht mehr. Aha. Und das ist auch so, was wir dann auch nicht nachvollziehen können, dass es halt so einen Ausgang gegeben hat, ne? Das war ja Silvester. Hattet ihr denn vorher bei euren Eltern auch gefeiert und seid dann rausgegangen oder wart ihr alleine feiern und die Eltern waren auch alleine den Abend über gewesen? Ja genau, mittags bin ich rübergegangen mit meiner Schwester zu dem Verlobten von meiner Schwester und da war halt noch alles super und die letzten 2-3 Wochen waren super gewesen. Nein, ich meine die Stunden des Abends, ja. die Silvesterstunden, habt ihr nicht vorher so den Abend mit den Eltern verbracht? Nee, haben wir nicht. Nee. Du wohnst auch nicht mehr in dem Haus der Eltern? Nee, jetzt nicht mehr, aber ich habe bis Juni dann auch drin gewohnt. Achso, also zur Tatzeit und vorher hast du da gewohnt? Habe ich, ja. Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ja, wir halten jetzt zu unserer Mutter oder ich halte zu meiner Mutter. Ja. Fällt einem das nicht schwer, wenn so etwas Furchtbares passiert ist? Also ich kann nur sagen, in den ersten Monaten war das der Wahnsinn, wie man sie halt oder wie man halt mit ihr sprechen kann, ohne dass jetzt man halt des Raumes verwiesen wird, auch in der JVA. Mhm. Man kann sich einfach nur angucken, dann fließen Tränen und man kann dann halt nur besprechen, wie es jetzt weitergehen soll, was mit dem Haus ist, was mit unseren Tieren. Es werden total viele Tiere, also nur darüber kann man sprechen. Also es gab noch kein einziges Mal, ich frage es nochmal ganz klar, die Möglichkeit, dass du mit deiner Mutter über diesen Tathergang hast sprechen können. Nee, kein Mal. Nicht. Es gab auch keine Möglichkeit ihrerseits, dass sie dir vielleicht einen Brief schreibt, um sich zu äußern dazu. Das gibt es auch nicht. Das gibt es schon, aber wie gesagt, die Briefe werden auch von der Staatsanwaltschaft durchgelesen, beziehungsweise von dem zuständigen Richter. Ja. Und wenn da halt Dinge da drin stehen würden, die dann halt okay, nicht, also, dann, da die würden Brief dann einbehalten. Ne? Okay, das heißt, du hast Briefe bekommen, aber du bist nicht schlau, du bist nicht schlauer als noch vor 11 Monaten. Genau. Bist du nicht schockiert über die Tat deiner Mutter? Klar, bin ich schockiert, klar. Aber ich denke mir auch so, also es ist unwahrscheinlich schwer auch. Wir wissen auch nicht, wie es weitergehen soll und was jetzt daraus wird, alles aus der ganzen Misere. Und meine Schwester und ich sagen uns immer wieder, wir müssen einfach zu unserer Mutter stehen, weil wir auch so dann so hilfsbereit in Anführungsstrichen dann noch sind und sagen, ja, wenn du rauskommst, dann helfen wir dir weiter. Wir werden dir irgendwie eine Wohnung organisieren oder was weiß ich nicht alles. Wie war denn das? War das Verhältnis zur Mutter immer besser als zum Vater? Das war alles, es war beides gleich. Beides gleich. Hm. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, was das in mir gemacht hätte, wenn mir so etwas früher passiert wäre. Ja, wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob nicht eine Distanz entstanden wäre, auch wenn es die Mutter ist. Ich weiß es nicht. Ja, also eine Distanz ist ja auf jeden Fall jetzt schon da, weil wie gesagt, ich habe auch ihr gesagt, dass ich ihr eigentlich nicht verzeihen kann. Mhm. Das ist eine unverzeihliche Tat. Wie gesagt, ich kann da nicht drüber richten, ein Richter eigentlich auch nicht. Irgendein Hörer eigentlich muss darüber richten, was da passiert ist. Ja, umso wirklich interessanter ist es ja irgendwann, sie mal selbst zu hören, was sie dazu sagt. Genau. Das ist ja unfassbar spannend. Also wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich ja danach fiebern, endlich mal von ihr etwas Klares gesagt zu bekommen. Ja, aber das hat sie ja in dieser Gerichtsverhandlung, von der du gesprochen hast, hat sie das ja nicht gemacht, ne? Nee, beziehungsweise wir konnten auch dann nicht dann bei dem ersten und zweiten Verhandlungstag beiwohnen. Wir konnten erst beim dritten Verhandlungstag dann da rein, weil wir dann auch als Zeugen geladen worden sind. Und wir durften halt vorher nicht dann halt ihre Anhörung dann mitkriegen. Ne? Aber sie hat ja einen Rechtsanwalt. Ja. Könnt ihr denn über den nicht irgendetwas erfahren? Nee, das darf der nicht. Der darf uns auch nicht. Der darf das nicht. Ah, ja. Nee. Das ist ja auch ein Zustand. Da seid ihr, die Kinder, konfrontiert mit so einem Gewaltverbrechen in der eigenen Familie und stochert da jetzt schon seit einem Jahr im Nebel und wisst nicht genau, was da los war. Nee. Ja. Also wir halten das nochmal fest, die Mutter war betrunken, der Vater war betrunken. Ja. Sehr betrunken. Ja. Und dann ist es zu einem Streit gekommen. Ja. Das Beste war noch, ich war ich weiß nicht mehr genau, ob es um 21 oder um 22 Uhr war, war ich nochmal zu Hause gewesen, hab noch eine Flasche Sekt oder irgendwas, was weiß ich, mal, hab mich nur umgezogen, irgendwas mal geholt und da war auch noch alles super. Die hatten dann gerade erst mit Essen angefangen. Die waren aber ganz alleine, da waren keine anderen Leute vorher da gewesen. Nee, die waren ganz alleine gewesen, ja. Wann wird jetzt die nächste Verhandlung sein? Weiß man das schon? Nee, das weiß man nicht. Man weiß nicht, ob das jetzt auf dem schriftlichen Weg dann passiert, die Revision, oder nochmal eine Neuauflage des Verfahrens. Mhm. Ja, und da hat meine Mutter halt auch noch, da weiß ich, viel Angst vor, ne, dass das wieder alles hochkommt und so, weil die selber auch keinen Psychologen hat in der Anstalt, weil man immer noch in U-Haft ist. Hast du? Was überwiegt? Das Mitleid mit deiner Mutter, dass sie jetzt in einen solchen Strudel gelangt ist, oder der Zorn auf die Mutter? Also ich sag eher Mitleid. Weil ich sag mir immer so... Aber dein Vater ist tot. Ja, klar, das auch. Aber ich denke mir immer so, sie hat eigentlich den größten Schmerz, weil sie die Verursacherin war. Ne? Na gut, aber der Vater hat sein Leben verloren. Ja, klar, sicher. Das ist der größere Preis. Ja. Und das ist auch noch so eine Sache, das kann man nie vergessen, auch jetzt gerade, wo gestern zum Beispiel auch Karneval Ansbach war hier in Köln, dann hört man immer welche Lieder oder so, die an seinen Vater erinnert werden, dann fängt man direkt an zu heulen und so, ne? Also das ist allgegenwärtig. Lutz, ich würde mal gerne mit dir vereinbaren, wenn diese neue Gerichtsverhandlung stattgefunden hat, dass wir vielleicht dann nochmal telefonieren und hoffentlich weißt du dann etwas Näheres und konntest ja einige Informationen vielleicht ranholen. Ja, ja. Können wir das machen? Ja, würde ich machen, ja. Ja. Dann verbleiben wir so. Ja. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Geschichte. Es tut mir natürlich für eure Familie wahnsinnig leid, auch für dich. Ja, und die einzige Familie, die halt jetzt noch paradoxerweise hinter uns steht, ist die Familie von meiner Mutter und nicht die Familie von meinem Vater. Die haben sich also komplett distanziert und ignorieren uns. Ja, gut, das ist ja auch fast verständlich, ne? Ja, klar, aber ich denke mal so, wir sind eigentlich die Enkel von denen. Und ja, klar, ihr könnt ja nicht so, natürlich, ihr könnt nichts, absolut, ja. Lutz, wir telefonieren wieder, wenn es was Neues gibt. Ja, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unsere Anlage klappt hervorragend. Kompliment an die Kollegen in der Technik. Hier ist Claudia. Claudia ist 40. Guten Morgen, Claudia. Ja, hallo, Domian. Hallo, Claudia. Hi. Um was geht's bei dir? Ums Fremdgehen. Oh. Gehst du fremd? Nein. Nein? Nein. Dein Freund, dein Mann? Also mein Mann hat mich betrogen über 5 Jahre. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Also 11 Jahre. Und kann man sagen, die letzten 5 Jahre hat er dich betrogen? Also das Ganze ist schon 3 Jahre her, wo ich es rausgekriegt habe, aber ich komme damit nicht klar. Seid ihr immer noch zusammen? Mehr oder weniger. Also wir wohnen noch zusammen. Ja. Ja, ich möchte gerne aus der Situation raus, aber ja. Ich will es nicht hin. Wie hast du das damals rausgekriegt, dass er fremd geht und sogar die Zahl 5 Jahre rausbekommen? Ja, das kam mehr oder weniger durch meine Tochter raus, die im Betrieb mitarbeitet bei uns. Seid ihr im Familienbetrieb? Ja. Mhm. Und, was soll ich sagen, diese Frau, eine Kundin rief an und wollte diese Frau sprechen, obwohl ich vorher schon den Verdacht hatte. Eine Kundin rief bei euch an und wollte Frau sprechen? Ja, wollte diese Frau sprechen. Aha. Ja. Wie komisch. Ja, und meine Tochter sagte, die arbeitet nicht bei uns. Und dann sagte die Kundin, ja, mit der habe ich gestern noch gesprochen am Telefon. Mhm. Ja. So, und dann ist meine Tochter halt zu meinem Mann und sagt dann, ja, die hat angerufen, wollte die Frau sowieso sprechen. Ja. Ja. Und er hat dann gesagt, ja, das war ein Missverständnis. Das hätte ja da noch sein können. Das klingt ja noch nicht so heiß, ja, die Sache. Ja, aber wir hatten das ja damals schon in Verdacht. Also war denn diese Frau, mit der dein Mann fremdgegangen ist, offensichtlich in der Firma gewesen? Abends oder so? Also er wollte die offiziell einstellen, hat sie uns vorgestellt als Mitarbeiterin von einem Händlerkollegen. Mhm. Und die würde jetzt bei uns mitarbeiten. Na, ich meine, dass die Kundin mit dieser Frau angeblich gesprochen hat, dann muss sie ja bei euch in der Firma gewesen sein. Die Kundin. Oder die Frau. Die Frau? Ja, klar. Mhm. War die. Ja, kürzen das mal ab. Also auf diesem Weg seid ihr denn deinem Mann auf die Schliche gekommen? Ja, genau. Und er ist 5 Jahre mit derselben Frau fremdgegangen? Ja. Mit dieser Frau? Ja. Hat er es denn dann zugegeben, als du ihn damit konfrontiert hast? Nein. Nein? Nein, er hat es erst abgestritten. Und dann hat er gesagt, ja, dass das nur einmal was gewesen wäre. Ja. Mhm. Kennst du oder kanntest du damals diese Frau? Nein. Ich habe nur im Nachhinein erfahren, dass er in seiner ersten Ehe diese Frau auch schon gehabt hat, unter anderem. Aber die hat sich bei euch dann einmal vorgestellt und wollte bei euch arbeiten. Ja. Das heißt, da hast du sie mal gesehen? Ich habe sie gesehen, ja, das ist richtig, wo wir eine Ausstellung gehabt haben bei uns im Geschäft. Mhm. Und er hat mir erzählt, es würde von einem Kollegen eine Mitarbeiterin kommen, die ein bisschen aushilft. Mhm. Und ja. Also, er hat es abgestritten. Woher bist du so sicher, dass er wirklich nun 5 Jahre mit ihr Kontakt hat? Intimen Kontakt hat? Ja, das kam ja am Ende alles raus. Wie kam das raus? Ja, sie hat mich dann nachts angerufen, irgendwann. Mhm. Ja. Die Frau hat dich angerufen? Ja. Von sich aus? Als ich, als ich ein bisschen nachgeforscht hatte. Ja. Ja. Und was hat die Frau gesagt? Und da rief sie mich nachts um 1:30 an und hat mir dann gesagt, wie lange sie schon zusammen sind, wo das stattgefunden hat. Wo hat es stattgefunden? Ja, entweder in der Mittagspause. In der Mittagspause? Ja, oder auf Geschäftsreisen. Und wo in der Mittagspause? Ja, im Geschäft. Im Geschäft? Also die kamen dann zu euch ins Geschäft? Ja. Mhm. An den Tagen, wo ich nicht da war, ja. Mhm. Darf ich mal fragen, was für ein Geschäft ihr habt? Wir haben mit Autos zu tun, Autohaus, Wohnmobile. Mhm. Wohnmobile? Reisemobile, Vermietung, Verkauf. Das heißt, dann ging es im Wohnmobil zur Sache? In unserem privaten Wohnwagen, ja. Ehrlich? Ja. Ach du Gott, oh Gott. Ja. Warum hat die Frau dich angerufen und hat dir das so haarklein alles erzählt? Ja, das war ja, nachdem das rausgekommen war. Mhm. Und sie wahrscheinlich nicht mehr weiter wusste. Also hat die aus schlechtem Gewissen angerufen oder hat die angerufen, um dir weh zu tun? Ja gut, am Anfang dachte ich das nicht. Sie sagte zu mir dann in der Nacht, sie hält das nicht mehr aus, dieses ganze Versteckspiel. Ja. Und sie sagte mir dann, hatte sie halt gefragt, seit wann das geht. Und dann hat sie mir das alles erzählt und das alles, was sie mir in dieser Nacht erzählt hat, hat sich als wahr herausgestellt. Wie hat sich das als wahr herausgestellt? Durch was? Ja, sie sagte halt, dass es so und so lang geht, seit 5,5 Jahren. Mhm. Wer hat das bestätigt? Er hat es später dann zugegeben. So. Das ist natürlich hart. Im eigenen Laden, im eigenen Wohnmobil. Mhm. Boah. Ja, und man konnte es nicht merken. Ja. Wurde die Sache denn dann, nachdem die aufgeflogen war, beendet? Offiziell ja. Aber inoffiziell traust du dem Frieden nicht. Das heißt, du gehst davon aus, dass heute immer noch ein Kontakt besteht zwischen den beiden? Ich vermute es, ja. Aber ihr wohnt wie Bruder und Schwester zusammen, du und dein Mann? So ähnlich, ja. Also, es gibt noch Sex zwischen euch? Nein. Nein, weil du sagst so ähnlich. Nein. Nee, wir wohnen noch in einem Haus. Ja. Und er beteuert nach wie vor, er liebt mich und ich wäre seine große Liebe. Mhm. Aber Ist er nett zu dir? Nein, er ignoriert alles eigentlich. Aber sagt trotzdem, er liebt dich. Ja. Und ihr führt auch gemeinsam noch euer Geschäft? Ich gehe da nicht mehr hin, nein. Ach, du gehst da nicht mehr seitdem hin? Seitdem nicht mehr, nein. Nein. Dieses liegt jetzt, wenn ich mich recht erinnere, wie du gerade gesagt hast, 3 Jahre schon zurück. Mhm. Und seit 3 Jahren ist diese seltsame Atmosphäre zwischen euch beiden. Ja. Was empfindest du denn noch für deinen Mann? Ist ja eine wichtige Frage. Ja, in Anführungsstrichen Freundschaft. Mhm. Keine Liebe, nein. Zur Freundschaft gehört also ich spiele da mit offenen Karten, er weiß es. Ja, aber das wichtigste Freundschaftskriterium, Liebeskriterium finde ich übrigens auch, aber Freundschaftskriterium auch, ist ja Loyalität. Loyal hat er sich dir gegenüber ja nicht verhalten. Nein, macht er heute noch nicht. Und er macht es heute noch nicht? Nein. Warum bist du denn überhaupt noch mit ihm zusammen? Weil ich es allein nicht rausschaffe. Ich schaffe es einfach nicht. Wir haben zusammen die Firma, das Haus, Kinder. Aber du bist ja nicht mehr tätig in der Firma. Nein. Aber ja, es kommen halt Drohungen wie, ja, du wirst alles verlieren, wenn dich von mir scheiden lässt. Und Depressionen habe, Panikattacken mittlerweile wieder. Mhm. Ich schaffe es einfach nicht. Wie alt sind eure Kinder? Der Kleine ist 10. Ja. Die Tochter ist 20, aber stammt aus einer anderen Beziehung. Ja? Mhm. Also die habe ich mitgebracht. Mhm. Erstmal würde ich mir von dem keine Angst machen lassen. Weißt du, wenn ihr euch scheiden lasst, dann brauchst du dir finanziell keine Sorgen zu machen. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, ich weiß es. Wenn du einen guten Rechtsbeistand hast, wie die Situation, wie lange, ihr seid 11 Jahre verheiratet, sagst du, und da würde ich mich überhaupt nicht bluffen lassen von dem. Ja, lasse ich auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite gebe ich ihm ja gern bei, weil der Kleine darunter leidet, sein Papa nicht verlieren will. Ja, das sind damit, ich habe halt immer Angst, Claudia, und habe Schuldgefühle. Ja. Ich will dir mal sagen, das mit den Kindern, ich halte das immer, das sind immer feige, vorgeschobene Begründungen. Mhm. Ich glaube, der Standardsatz ist, dass es dem Kind gut geht, wenn es jedem Elternteil gut geht. Ja, ich weiß. Ne? Auch wenn eine Trennung vollzogen wurde, das verkraften Kinder auch, das ist im ersten Moment ein Schock, aber wenn der Junge dann merkt, dass es dir richtig gut geht danach und du glücklich bist und vielleicht der Vater auch und ein ordentlicher Kontakt zwischen Eltern, also er zwischen den Eltern wieder hat, dann ist es gut. Du bist eine Frau von 40 Jahren. Du verplemperst deine Jahre so, finde ich, was du jetzt machst. Ja gut, die habe ich wahrscheinlich schon immer verplempert. Ja, aber das ist ja kein Grund, das weiterzumachen. Nein. Es ist aber ja, ich finde den Weg nicht daraus. Ich finde ihn einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Immerhin reden wir beide ja schon mal drüber. Ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Es hätte ja sein können, dass du dich heute nicht meldest bei uns. Du hast dich gemeldet. Ja, nach langem Hin und Her. Das will ich eigentlich schon seit 3 Jahren. Ich mich getraut. Ja, aber ja, umso größer das Kompliment meinerseits. Und ich kann und will dich wirklich nur ermutigen, Claudia, alles in Bewegung zu setzen, dass du in ein neues Leben kommst. Das versuche ich ja schon. Mit einem Therapeuten, wenn du sagst, dass du unter... Ja, ich gehe ja auch in Therapie. Ja? Ja. Und ist das gut? Fühlst du dich ja gut aufgehoben? Ja, es hilft mir nicht wirklich weiter. Es ist in dem Moment okay, ja, ist gut. Mhm. Aber es hilft mir auf Dauer weiter. Also, auf Dauer müssen sich die Lebensverhältnisse ändern. Ich weiß. Mhm. Ja. Nur es sind so viele Sachen, die da eine Rolle spielen und immer wieder der Druck von ihm und von den Schwiegereltern. Furchtbar, dass du dir das antun musst. Ja, ich weiß. Ich komme da einfach nicht mehr alleine raus. Ja? Ja, genau. Du kommst alleine nicht raus. Das ist eine gute Formulierung. Du brauchst einen guten Therapeuten und du brauchst einen guten Rechtsanwalt. Diese beiden Personen brauchst du an deiner Seite. Und dann musst du es wollen. Und dann musst du sagen, ja, okay, jetzt gehe ich den Schritt. Du hast keine Zeit mehr zu verlieren, Claudia. Ich glaube, du hast eine ganze Menge mitgemacht und durchgemacht. Das war wahrscheinlich nur ein kleinen Mosaik, den du mir erzählt hast, Mosaikstein. Das glaube ich, das merke ich schon. Ja. Umso dringlicher ist das, was passieren muss. Ja. Auch wenn du jetzt im ersten Moment sagst, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Dennoch sage ich dir, du musst es schaffen. Du musst es für dein Leben schaffen, du musst es vielleicht auch für deinen Sohn schaffen. Das weiß ich. So. Dass ich schaffen muss, aber ich weiß nicht wie, weil es mir halt immer schlechter geht und ich durch diese Panikattacken, wo wir gekommen sind, das einfach fast nicht mehr aus dem Haus schaffe im Moment. Verstehe. Ja. Das heißt, vorab muss eine gute psychotherapeutische Behandlung stattfinden. Ja, vielleicht, und diese ambulante Therapie, das bringt mich nicht mehr weiter. Mhm. Ich weiß es einfach nicht mehr. Wie wär's denn, wenn du mal ein paar Wochen in die Klinik gehen würdest? Ja, diesen Gedanke hatte ich auch schon. Ich habe auch schon Unterlagen angefordert von der Krankenkasse, dass ich gehe. Mir wird wohl nichts anderes übrig kommen. Keine schlechte Idee. Ja? So, dazu möchte ich dich jetzt sehr gerne beraten lassen von meiner Psychologin. Okay. Was die Klinik anbelangt. Überhaupt was die psychologische Unterstützung anbelangt. Mhm. Dann, wenn du stabiler bist, musst du dich um einen Rechtsanwalt kümmern. Mit dem Ziel, das große Ziel muss sein, das ist im Moment noch schwierig zu erreichen, das ist mir schon klar, wie was du jetzt gerade erzählt hast. Das große Ziel muss sein, dass du auf eigenen Beinen stehst. Mhm. Was meinst du, Claudia, wie du stolz auf dich sein wirst, wenn du das geschafft hast? Was das für ein Erfolgserlebnis ist? Ja, ich hatte diese Situation so ähnlich schon mal und hatte es auch geschafft. Mhm. Also hast du schon mal sowas gemacht? Ja. Ja, siehst du. Ja. Dann kannst du es doch, dann ist die Struktur... Nee, im Moment nicht. Nee, im Moment nicht. Nein, aber du hast es schon mal geschafft. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. So, liebe Claudia, du redest jetzt bitte mit Magdalena, meiner Psychologin. Du legst auf und sie meldet sich gleich bei dir. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ganz viel Erfolg und schau nach vorne und du schaffst es. Du wirst es schaffen. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Gerne, tschüss. Ja, ciao. Ihr Lieben, ich möchte euch sagen, dass wir... in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht im WDR-Fernsehen sind. Da gibt es nämlich die lange Story-Nacht im WDR-Fernsehen. Da sind wir ausschließlich zu hören im Radio bei 1 Live, also nicht im Fernsehen, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann könnte ich euch auch noch hinweisen auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Großeltern und Enkel. Und ich frage euch, was habt ihr Besonderes, Schönes, Schlimmes oder Trauriges mit eurem Opa oder eurer Oma erlebt oder erlebt es vielleicht immer noch? Und frage an die Großeltern, was für eine Beziehung habt ihr zu euren Enkeln? Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche. Und jetzt machen wir aber mit der freien Themennacht weiter. 1.39 Uhr haben wir und ich begrüße sehr herzlich den Thomas. Thomas ist 38. Hallo Thomas. Hallo Domian. Thomas, was ist dein Thema? Ich habe in dieser Woche meine Frau verloren. Was ist geschehen? Sie hatte Nierenkrebs. Sie ist gestorben? Sie ist gestorben, genau. Ja. Wie alt war sie? 28. 28? Ja. Nierenkrebs? Nierenkrebs, genau. Ja. Es wurde erst vor 6 bis 7 Wochen festgestellt. Ach. Vorher hatte sie gar nichts. Sie war eigentlich gesund. Wir waren im Urlaub, es war alles schön. Mhm. Dann wurde Nierenkrebs festgestellt und dann kam quasi eine schlimme Botschaft nach der nächsten, bis sie dann am letzten Montag gestorben ist und heute die Trauerfeier stattgefunden hat. Heute war die Trauerfeier die Beerdigung? Ja, eigentlich nur die Trauerfeier, weil sie wird jetzt eingeäschert und die eigentliche Beisetzung ist dann in circa 2 Wochen, 1 bis 2 Wochen. Da musst du ja quasi jetzt auch im Moment noch immer unter Schock stehen. Auf jeden Fall, ja. Heute war die Trauerfeier? Heute war die Trauerfeier. Wie war die Trauerfeier? Ja, es ist schwer zu sagen. Also die Trauerfeier an sich war schön gemacht. Es waren viele Leute da. Es war eine nette Atmosphäre. Aber es ist natürlich ein ganz fürchterliches Gefühl, wenn man seinen geliebten Menschen verliert. Und von daher kann man nicht sagen, dass es eine schöne Trauerfeier war. Es war für mich persönlich absolut der Horror. Ja. Waren viele Leute da? Es waren sehr viele Leute da, ja. Es waren mit Sicherheit an die 100 Leute da, ja. Ja, ja. Was hast du danach gemacht, nach der Trauerfeier? Ich habe erst noch ein bisschen mit meiner Familie gesprochen und war dann aber den Rest des Tages allein, und weil ich einfach auch Zeit für mich brauchte. Mhm. Die letzten 6 Wochen, die waren schon sehr hart, war so Tag und Nacht immer im Krankenhaus gewesen und von einer Operation zur nächsten schlimmen Nachricht und so weiter. Und man hat sich quasi ausgepowert die letzten 6 Wochen und ich brauche jetzt einfach mal ein paar Tage, wo ich auch mal alleine sein kann. Verstehe ich. Wie hat sie das denn damals gemerkt? Du sagst, sie war eigentlich ganz gesund und plötzlich fing es dann an. Wie fing das an? Es fing an mit Rückenschmerzen, dass sie einfach hin und wieder mal Rückenschmerzen hatten, und sie ist dann zum Orthopäden gegangen. Mhm. Hat den Orthopäde sie mal eingerenkt und meinte, ja, das wäre gut gut dann. Und bis irgendein anderer Orthopäde dann auch mal Ultraschall von ein bisschen mehr gemacht hat und festgestellt, dass eine Niere vergrößert ist. Mhm. Und meinte, das sollte sie einfach mal im Krankenhaus untersuchen lassen. Mhm. Ja, und dann ist sie ins Krankenhaus gegangen und dann wurde festgestellt, die ist vergrößert, weil halt dort ein Tumor drin ist. Mhm. Und dann ist sie letztendlich operiert worden, die Niere ist entfernt worden mit dem Tumor. Mhm. Ist dann nachher auch wieder nach Hause entlassen worden, musste also nur eine Woche im Krankenhaus bleiben, ist dann nach Hause entlassen worden. Mhm. Die erste Woche zu Hause war okay und in der zweiten baute sie dann immer mehr ab, bis ich sie dann wieder ins Krankenhaus gebracht habe. Dann hat man festgestellt, dass in den 3 Wochen nach der Operation ein neuer Tumor gewachsen ist mit 10 Zentimeter Durchmesser. Innerhalb von 3 Wochen. In der anderen Niere? Da wo die Niere rausgenommen war, war ja jetzt Platz und da hat sich ein neuer Tumor gebildet. Und gleichzeitig haben sich Metastasen in Lunge, Leber und am Herzen gebildet. Mein Gott. Also letztendlich war der ganze Körper voll mit Metastasen und Krebs. Wie lange wart ihr verheiratet? 6 Jahre. 6 Jahre. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wie hat sie denn, sie war ja nur eine ganz junge Frau, 28, sagst du, wie hat sie denn diese fürchterliche Diagnose aufgenommen, als ihr das dann ganz klar gesagt wurde? Also im ersten Schritt, als sie gesagt wurde, es war Nierenkrebs, war es natürlich erstmal ein Schock für uns. Man muss dabei sagen, vor 5 Jahren hatte sie schon mal eine Krebserkrankung, da hatte sie Brustkrebs. Mhm. Diesen Krebs konnten wir aber wirklich erfolgreich besiegen, das heißt, sie galt als geheilt. Mhm. Von daher war das Thema Krebs und wie man damit umgeht für uns auch schon mal ein bisschen bekannt. Ah ja, verstehe. Mhm. Und bei der jetzigen Diagnose hat es uns beide natürlich wieder völlig erwischt. Mhm. Und sie hatte aber Mut, also sie wollte kämpfen. Und sie hat wirklich bis zum letzten Atemzug gekämpft. Gab es einen Punkt, wo euch beiden klar war, dass es keine Rettung mehr gibt? ja, für mich war das eigentlich am letzten Wochenende. Mhm. Ich weiß nicht, ob meine Frau es wirklich mitbekommen hat, weil nachher waren ihre Schmerzen so groß, dass sie dementsprechend viel Morphium bekommen hat, mhm. dass sie eigentlich, ja, ich weiß nicht mehr, was sie wirklich mitbekommen hat. Auf jeden Fall war sie die letzten 48 Stunden eigentlich nicht mehr ansprechbar. Ja. Und während der letzten 48 Stunden hat sich eigentlich erst rausgestellt, dass sie es auf gar keinen Fall schaffen wird. Mhm. Es wurde auch noch eine Chemotherapie begonnen. Und da haben die Ärzte aber schon auch mit ihr gesprochen und gesagt, es kann auch schief gehen. Und da war sie noch bei vollem Bewusstsein. Habt ihr über den Tod gesprochen? Ja, da haben wir dann letztendlich, wo die Chemotherapie begonnen wurde und der Arzt hat gesagt, es kann auch schief gehen, haben wir beide auch im Beisein eines Arztes auch über eine Patientenverfügung geredet, mhm. um rauszubekommen oder um festzulegen, wie soll es denn weitergehen, wenn es nicht klappt. Möchte sie intensiv behandelt werden, möchte sie beatmet werden und so weiter. Wollte sie das? Das hat sie ganz klar abgelehnt. Ja. Hast du den Eindruck gehabt, dass sie Angst, große Angst gehabt hat vor dem Tod und vor dem Sterben? Ich glaube, jemand mit 28 Jahren hat auf jeden Fall Angst vor dem Tod. Mhm. Warst du dann bei ihr, als sie gestorben ist? Ich war bei ihr, ja. Ich war die letzten 48 Stunden eigentlich pausenlos bei ihr, Tag und Nacht. Wie waren ihre letzten Minuten? Eigentlich friedlich. Also dadurch, dass sie schwer Luft bekam durch die Lungenmetastasen, hat sie eigentlich die letzten zwei Tage immer ganz, ganz tief eingeatmet. Mhm. Und dieses tiefe Einatmen wurde in den letzten Minuten immer schwacher. Mhm. Zum Schluss kamen dann 5 Atemzüge, wo jeder Atemzug schwächer wurde und dann war es vorbei. Und ist dann eingeschlafen? Ja. Mhm. Also sie ist auf jeden Fall friedlich eingeschlafen. Ich habe sie dabei im Arm gehalten. Das war im Krankenhaus? Das war in der Uniklinik. Ja. Bist du dann noch länger bei ihr geblieben danach? Nein, danach bin ich... Ich bin zwar noch ein bisschen im Krankenhaus geblieben, aber ich wollte einfach meine Frau nicht sehen, wenn sie tot ist. Mhm. Und ich habe sie auch nachher nicht mehr gesehen. Mhm. Ich würde sie so in Erinnerung behalten, wie ich sie kenne. Die letzten Wochen jetzt vom Versterben bis heute zur Trauerfeier, wie hast du die verbracht? Die letzten Wochen, das war eigentlich wie ein Film. Also ich habe versucht, so viel wie möglich bei meiner Frau zu sein und ihr Trost zu geben, ihr Mut zu geben. Weil wir hatten auch eine ganz besondere Beziehung. Also es war eine sehr enge Beziehung und ich habe einfach versucht, alles für meine Frau zu tun, damit sie positiv nach vorne sehen kann. Ich meinte jetzt die Wochen, seitdem sie verstorben ist, bis heute zur Trauerfeier. Und das waren ja nur ein paar Tage. Ach, nur ein paar Tage, genau. Ja, sie ist am Montag verstorben heute war die Beisetzung. Ja. Ja, da es nur ein paar Tage sind, die ersten 1-2 Tage ist man mit Organisieren beschäftigt, man muss die Beerdigung organisieren. Und eigentlich habe ich jetzt erst so die letzten 2 Tage, dass ich ein bisschen Ruhe habe und ich kann es im Moment einfach noch gar nicht fassen. Hast du geweint? Ich habe ein bisschen geweint, aber ich kann es irgendwie noch nicht. Also ich fühle nur eine unendliche Leere und Schmerz, aber ich kann mich im Moment irgendwie noch nicht gehen lassen. Diese Trauerfeier heute, ist die in einer besonderen Art gemacht worden, aufgezogen worden? Gab es besondere Musik zum Beispiel? Besondere Musik gab es nicht, aber wir hatten einen Pfarrer, der die Trauerfeier gemacht hat, der uns auch vor 6 Jahren getraut hat, der gleiche Pfarrer. Mhm. Und der hat eigentlich die Trauerfeier sehr schön gemacht. Mhm. Also der hat wirklich auch über meine Frau was erzählt, hat es nicht so unpersönlich gemacht. Es waren sehr viele Leute da, sehr viele Freunde, Kollegen, Familie, es gab sehr viele Blumen. Und man hat also heute gemerkt, dass wirklich viele Leute extrem Anteil genommen haben. Und das war eigentlich ein schönes Gefühl. Wenn du dich jetzt so erinnerst an die letzten Wochen der Erkrankung, du sagst, dass ihr viel zusammen wart, viel gesprochen habt, hat deine Frau dir noch etwas mitgegeben jetzt für die Zeit, oder was du glaubst, was sie dir vielleicht mitgegeben hat an Botschaft oder ein Wunsch? Eigentlich so direkt nicht, nein. Sie hat zwar immer gesagt, ich soll weiterhin auf mich aufpassen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwas unbedingt noch sagen möchte. Hast du denn Menschen, mit denen du ganz offen sprechen kannst jetzt, wie es dir geht? Also ich habe auf jeden Fall, ich habe Familie und ich habe auch Freunde, mit denen ich mit Sicherheit offen reden kann, aber ich weiß nicht, ob ich das im Moment schon kann. Also im Moment weiß ich noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Ja, vielleicht ist das auch, das ist ja bei jedem Menschen anders, dass du jetzt vielleicht wirklich erstmal ein wenig allein sein musst und sein willst. Aber ich bin sicher, es kommen auch Zeiten, wo du sprechen möchtest. Ja. Und dann musst du sprechen. Ja. Es wird dir helfen, zu sprechen. Wir sprechen ja jetzt auch. Ja. Ja, ich habe auch schon überlegt, vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das sind alles Möglichkeiten. Man kann professionelle Hilfe nehmen, man kann zu Freunden gehen, man kann in eine Trauer-Selbsthilfegruppe gehen, was unter Umständen auch sehr gut ist, je nachdem, ob das für dich etwas ist. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man sich komplett zurückzieht und sich komplett verkapselt. Das geht nicht. Das möchte ich auch nicht, nur ich brauche einfach im Moment so ein bisschen Zeit für mich, um auch zu trauern. Hast du so Momente, wo du denkst, die ganze Welt ist für dich weggestürzt, eingestürzt? Ja, das ist eigentlich im Moment der momentane Zustand, ja. Also im Moment weiß ich nicht, wie ich ohne meine Frau weiterleben kann. Und im Moment hat auch alles keinen Sinn. Ja, ja. Es ist ja auch furchtbar zu Hause. Alles erinnert an den anderen, jeder Gegenstand, alles. In jeden Raum, in den man reinkommt, sieht man meine Frau und das ist... Ihr habt viel miteinander gemacht, ihr wart wahrscheinlich auf Reisen, ihr habt viele Sachen erlebt. Und alles, was man sieht, setzt direkt eine Assoziationskette hin dann zu deiner Frau. Ne? Genau, ja. Was machst du beruflich? Ich bin Informatiker. Kannst du im Moment arbeiten? Im Moment nicht, nein. Im Moment bin ich krankgeschrieben. Ja. Es geht gar nicht, ich könnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Glaube ich, ja. Ach Johannes, das tut mir so leid. Das tut mir so leid, so eine junge Frau. Und so junge Leute. Genau, ja, das Problem ist halt das Alter. Also mit 28 Jahren schon aus dem Leben gerissen zu werden, das ist einfach unfair. Ja, es ist unfassbar, ist das. Unfassbar. Ja. Und dann in so kurzer Zeit, es sind keine 6 Wochen vergangen von, oder 6 bis 7 Wochen von Diagnose bis zum Tod. Ja. Und das ist einfach unfassbar. Ich schlage mal vor, dass dir meine Psychologin noch ein paar Adressen an die Hand gibt, falls du dich entscheiden solltest, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass du jemanden weißt, wo du dich hinwenden kannst. Ja. Ansonsten wünsche ich dir von meiner Seite aus von Herzen alle Kraft, ganz viel Kraft. Ja. Ganz viel Gutes wünsche ich dir. Ich danke dir. Und Trauer, weine, sprich, tu alles, was dein Herz sagt. Ja, ich will es versuchen. Ja. Thomas, leg bitte auf, die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Alles klar, danke dir. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Sabrina. Sabrina ist 28. Sabrina, hallo. Ja, hallo. Hallo Sabrina. Was geht's bei dir? Ja, also erstmal wollte ich ein herzliches Beileid nochmal aussprechen vor dem Vorredner. Das ist echt eine schlimme Geschichte. Ja. Und ich hoffe, dass er da schnell drüber hinwegkommt oder beziehungsweise schnell schafft, einigermaßen damit zurechtzukommen. Ja. Ich rufe wegen dem Thema, das Mittwoch hat es an. Falle Internet. Genau, richtig. Mhm. Ich bin da auf einen totalen Blender reingefallen. Auf einen Blender? Ja. Also auf einen Mann? Richtig, genau. Also es geht um eine Beziehungsgeschichte? Ja, genau. Erzähl mal. Ja, ich war lange Single. Mhm. Wie lange? 2,5 Jahre. Ja. Und habe mich natürlich auch einsam gefühlt. Und dann habe ich halt angefangen, mit ihm zu schreiben. Und hat einfach, weiß nicht, das hat irgendwie so gepasst. Man hat einfach gedacht, man hat den passenden Deckel irgendwie gefunden. Das hört sich jetzt komisch an nach so einer kurzen Zeit. Hast du gezielt in einer Single-Börse gesucht oder in einem Chatraum oder wie hast du ihn entdeckt? Nee, eigentlich, ich bin auf einigen Seiten angemeldet, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt darauf gewartet habe, jemanden kennenzulernen zu einer Beziehung oder so, weil ich wollte eigentlich nie jemanden aus dem Internet und schon gar nicht einen, der jünger ist als ich. Also hat sich das durch Zufall mehr oder weniger ergeben im Internet? Genau. Er ist viel jünger als du, du bist 28 und er? Ja, er ist 22, ja. Also ist nur 6 Jahre jünger. So, dann habt ihr euch geschrieben und euch angenähert. Genau, und dann relativ schnell getroffen und er hat mir halt das Gefühl gegeben, was Besonderes zu sein und ich habe mich bei ihm wohlgefühlt und ja, Traumfrau hin, Traumfrau her, hat er halt viel erzählt und Also ihr habt euch dann auch oft real getroffen, ihr wohnt. Ja, er war halt eigentlich erst quasi sofort bei mir eingezogen. Er ist sofort bei dir eingezogen? Ja. Bist du des Wahnsinns? Ich weiß. Also wie kann man denn das machen? Er ist sofort bei dir angezogen. Ich muss sagen, ich war ziemlich naiv. Weil wie gesagt, ich war lange alleine und ich habe einfach das genossen, wie er halt zu mir war. Okay, wie oft habt ihr euch getroffen, wie oft hattet ihr euch getroffen, nachdem er bei dir eingezogen ist? Wir haben uns getroffen und dann ist er den Tag da geblieben und dann ist er eigentlich die ganze Zeit da geblieben. Das glaube ich nicht. Ja. Also einmal getroffen und dann schon eingezogen? Ja, wir haben ja davor eine ganze Zeit lang geschrieben und jeden Tag eigentlich mindestens stundenlang telefoniert. Und man hat einfach irgendwie, ich weiß nicht warum, ich bin normalerweise auch nie so ein Typ gewesen, aber ich habe mich da relativ schnell reingesteigert. Gut, dann ist er also, oder besser nicht gut, er ist dann bei dir eingezogen und dann? Ja, dann fing es dann halt an, dass er halt mit anderen Weibern geschrieben hat, den Komplimente gemacht hat, den halt so hinter meinem Rücken sich dann mit denen getroffen hat, mich auch betrogen hat. Mhm. Mir halt aber trotzdem erzählt hat, ich wäre seine Traumfrau, er möchte irgendwann Familie mit mir und. Hat er dich finanziell auch ausgenommen? Kann man schon sagen. Ich meine, ich habe jetzt nicht viel Geld gehabt, weil ich zu dem Zeitpunkt meine Arbeit gerade verloren hatte. Und hat er was zur Miete dazugelegt? Nee, wir haben uns dann hinterher zusammen angemeldet und dann hat er halt auch ein bisschen vom Arbeitslosengeld bekommen. Ah ja. Dann ist halt, bin ich schwanger geworden. Ach, das auch noch? Ja, das auch noch. Von Verhütung hatten wir auch noch nichts gehört vorher. Wir hatten verhütet gehabt. Es war aber allerdings so, es ist alles so ein bisschen, ich habe eigentlich schon mit der Familienplanung sozusagen abgeschlossen gehabt, weil ich hatte davor eine Beziehung gehabt, 3,5 Jahre und da ist nie was passiert. Und dann war ich auch mal beim Arzt gewesen und der hatte mir halt gesagt, dass da wohl was ist, was nicht so ganz in Ordnung wäre. Und ich wollte halt, ich hätte normalerweise noch mal einen Tag danach hingehen müssen, damit er das nochmal richtig kontrollieren konnte. Aber ich hatte halt Angst, dass der Arzt mir sagt, du kannst keine Kinder kriegen. So, deswegen bin ich halt nicht mehr hingegangen. Und dann hast du es drauf ankommen lassen? Ja, weil ich eigentlich gar nicht mehr daran geglaubt habe, dass ich überhaupt schwanger werden kann. Ja, aber ganz klar war es ja noch nicht. Nee, ganz klar war es also nicht. Also ein weiterer naiver Vorfall. Ja. Nach dem Einziehen. Ja. Dann bist du schwanger geworden. Ja. Und dann? Ja. Dann ein Tag später war er weg. Ah, nachdem du ihm das gesagt hast. Ja, genau. Da war er schon wieder bei der Nächsten. Ja. Und es hat sich jetzt über Monate hingezogen, dass er sich überhaupt da verpisst sich mit dem Kind aus meinem Leben. Das Kind ist auf die Welt gekommen? Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, aber jetzt ist es da? Ja, jetzt ist es da. Alles gut und gesund? Jetzt ist es da, ja, alles gut und gesund, ja. Super, das ist schon mal gut. Jetzt hat sich aber herausgestellt, er war jetzt in der Klinik gewesen, und, dass er antisoziale bzw. dissoziale Persönlichkeitsstörung hat, mit wohl Borderline dazu. Aber wir, also seine Mutter und ich, denken schon eher daran, dass er ein Psychopath ist. Mhm. Weil es ist nicht nur so, dass der halt unheimlich viel Sex mit verschiedenen Frauen hat, sondern dass der unheimlich schnell aggressiv ist, dass der unheimlich viel lügt, dass der sich quasi Geschichten zurechtdenkt und ihn dann als seine eigene erklärt. Ja. Ja, also das ist normalerweise, wenn ich das jetzt alles erzähle, dann dauert das über Stunden, das schaffe ich in 10 Minuten gar nicht. Ist sicherlich ein Indiz für eine Borderline-Erkrankung, durchaus. Ja. Ja. Wo ist er denn im Moment? Ja, im Moment ist er jetzt vor ein paar Tagen entlassen worden aus der Klinik und hat da in der Klinik wieder eine neue kennengelernt, wo er dann halt ist, jetzt momentan. Und er hat auch sein Kind jetzt noch nicht gesehen, er ist jetzt 6 Wochen alt, der Kleine. Aber er weiß, dass er da ist? Ja, das weiß er. Und er hat aber auch, wie gesagt, in der ganzen Schwangerschaft, es war einfach ein Punkt, am Anfang wollte ich ihn halt noch wieder haben. Und irgendwann, er hat durch seine Art und Weise, wie er mit mir umgegangen ist, wie er über das Kind gesprochen hat, habe ich halt irgendwann von mir aus gefühlstechnisch komplett abgeschaltet und wollte eigentlich von ihm überhaupt nichts mehr wissen. Willst du denn heute noch was von ihm wissen? Ich will von ihm gar nichts mehr wissen. Also gefühlstechnisch habe ich komplett abgeschlossen. Ja. Ich verachte diesen Menschen aus tiefstem Herzen. Aber es ist für mich halt irgendwo trotzdem wichtig, dass er eine Beziehung zu seinem Vater aufbaut. Obwohl er das auch nicht wirklich macht, weil er hat schon einen 2-jährigen Sohn und da kümmert er sich auch nicht wirklich drum. Oder beziehungsweise 3 Jahre wird er jetzt. Also du kannst ihn natürlich dazu auch nicht zwingen, eine Beziehung zu dem Sohn aufzubauen. Nee, richtig, aber er sagt ja, er will das jetzt, ne? Aber er kümmert sich halt, also es interessiert ihn aber trotzdem nicht wirklich. Er redet immer viel, also das ist das, was er wirklich allerbesten also, kann. Im Prinzip finde ich das ja auch immer richtig und sehr wichtig, aber in dem Fall klingt es ja vielleicht so, als wäre es ganz gut, erstmal da auf Distanz zu gehen. Ja, das bin ich ja die ganzen Monate, also in der ganzen Schwangerschaft auch. Mhm. Denn jeder Kontakt mit dem birgt ja für dich unter Umständen die Risiken, dass wieder neue Komplikationen entstehen, dass du dich neu ärgerst und weiß ich was alles. Ja, ne, deswegen habe ich halt auch, ich habe gesagt, dass ich in den Kontakt, also mit ihm in Kontakt gebe. Allerdings nur so lange, bis ich halt merke, dass es, wenn es dem Kurzen, wenn ich merke, dass es dem Kurzen halt aber nicht gut geht, ja, oder sowas, genau, dann werde ich das auch genau komplett abbrechen. Ja, so musst du es auch machen. Ja. Mensch, da hast du dich über Wasser reingeritten, sag ja, mal. Ja, ich weiß. Mann. Das war halt, wie gesagt, ich war lange Single und... Na gut, aber 2 Jahre, das ist ja auch nicht so lange. Also. Ja, aber ich habe in der Zeit, es ist ja in den 2,5 Jahren sehr viel vorgefallen. Also meine Eltern haben sich noch getrennt, das sind alles so Sachen. Keine Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich war halt sehr naiv, das gebe ich auch zu, ja, aber ich habe das einfach genossen, dass dann... Aber du hast ein gesundes, quietschfideles Kind. Das ist auch vererbbar. Naja. Das, was er da hat. Wollen wir erstmal nicht so negativ sehen. Nee. Also der Kleine ist gesund und du freust dich, dass er da ist. Ja, ganz doll. Das ist wichtig. Ja. Mensch, Sabrina, ja, die Sendung ist gleich rum. Schön, dass du angerufen hast. Sei auf der Hut mit dem Typ, würde ich sagen. So ja, ganz grundsätzlich. Ich hab mit dem abgeschlossen. Ja, vorbei. Und lernen aus all diesen Sachen, die da passiert sind. Definitiv. Man kann immer aus solchen Sachen immer lernen für die Zukunft. Domian, ich will dir noch sagen, ich finde dich ganz, ganz toll. Dankeschön, sehr nett von dir. Mach weiter so und kann ich ein Autogramm haben? Gerne, wir rufen nicht immer an. Alles klar. Tschüss. Okay. In der Technik, Michael Ochs und wir sind Montag nicht im Fernsehen, aber bei 1 Live und im Fernsehen und im Radio wieder in der Nacht von Dienstag.